Neben meinen offiziellen Kollegien bei Harnack und Paulsen, sie an Bedeutung für mich aber weit übertreffend, ging das Privatstudium in der Dachkammer der Propstei und im Lesesaale der Königlichen Bibliothek. Ich kann sagen, dass ich die gesamte neuere protestantische Philosophie und protestantische Theologie dort durchstudiert habe. Unter den Philosophen wurde Kant mein Führer, den ich in seiner wahren Gestalt erst jetzt kennenlernte. Durch Kant bin ich zur Erkenntnis der Autonomie der Vernunft, ihres Selbstbestimmungsrechts gelangt. Kant hat mich unbeirrbar gefestigt in dem zwar schon lange, aber nur zaghaft heraufdämmernden Bewusstsein vom Rechte und von der Pflicht, frei und unabhängig von Autoritätsglauben zu forschen, denkender Mensch, nicht gegängeltes Kind zu sein. Mensch zu sein, auch dem Überweltlichen gegenüber. Welche armselige Oberflächlichkeiten hatten mir doch meine jesuitischen Philosophieprofessoren vorerzählt über Kants unbrauchbare, weil unlogische Kritik der Vernunft. War Kant Befreier meiner Vernunft, so wurden Schleiermacher, Rothe, Biedermann meine Befreier auf religiös-theologischem Gebiete. Ich lernte den Begriff Religion verstehen und schätzen, frei von Kirchlichkeit und auch im Gegensatz zu ihr. Ich lernte die Kirchen kennen als das, was sie sind, Entwicklungskrankheiten der Religion. Ich fing an zu begreifen, dass es keine Glaubenssätze, keine Glaubensformeln gibt, noch geben kann. Dass der Name Dogma einen Wust berge von fabulösen und absurden, Erbsünde, Dreifaltigkeitslehre. Dass Erlösung sich nicht durch Blut, auch nicht durch das eines Gottmenschen, sondern durch Selbstreinigung vollziehe. Ich sah, dass Christentum nicht eine hierarchische Organisation, sondern individuelles Leben bedeutete. Auch noch zwei andere Befreier habe ich in Dankbarkeit zu nennen, zwei Nicht-Theologen, Ranke und Gregorovius. Beide zeigten mir das Papsttum in seiner geschichtlichen, nicht in seiner vorgetäuschten göttlichen Gestalt. Beide regten mich an zu Spezialstudien über die sozialkulturelle Wirksamkeit des Papsttums, die mich dann erkennen ließen, dass das Papsttum wohl eine überragende Institution von weltgeschichtlicher Bedeutung und Macht sei, aber durch und durch menschlich, belastet wie jede andere langlebige menschliche Einrichtung mit einer Unsumme von religiösen und moralischen Verirrungen folgenschwerster Art, deren Spuren durch die Jahrhunderte bis in die Gegenwart neben Segen und Kultur auch fluchwürdigen Unsegen und brutale Unkultur aufweisen. Auch das ultramontane Papsttum und überhaupt der Ultramontanismus als politischen Missbrauch der katholischen Religion lernte ich kennen. Es kam mir zum Bewusstsein, dass die Stellvertreter Christi entgegen ihrem religiösen Berufe allmählich politische Großkönige geworden waren und diese der Lehre Christi schneidend widersprechenden Ansprüche bis in die Gegenwart festhalten. Dies alles stand mir natürlich damals nicht so klar vor der Seele, wie ich es heute ausspreche. Meine Berliner Studien waren der Anfang, waren die Dämmerung der späteren klaren Erkenntnis. Sie setzten das Kreisen in Fluss, aus dem dann nicht ein Berg, sondern zunächst ein ungeheurer Abgrund hervorging, der alles verschlang, was an Glaube und Religion seit 40 Jahren in mir angehäuft war. Aber den Abgrund habe ich durchschritten und bin hinaufgelangt zu Höhen menschenwürdiger Weltanschauung. Das bewusste und vollständige Preisgeben eines Dogmas zeitigte allerdings auch schon der Berliner Aufenthalt, und zwar war es auffallenderweise ein seelsorgerisches Erlebnis, das die Preisgabe herbeiführte. Ein Student klagte mir, das Dogma von der Ewigkeit der Höllenstrafen treibe ihn zur Verzweiflung. Er löste mit diesem Geständnis das letzte Hemmnis eines Entschlusses aus, der schon lange in mir nach Verwirklichung gedrängt hatte. Ich sagte ihm, der Glaube an eine ewige Hölle sei gottwidrig. Und mit diesem einem anderen erlösenden Worte hatte ich auch mich vom Höllenglauben erlöst. Weiter bis zur Leugnung der Hölle und des persönlichen Teufels überhaupt ging ich damals noch nicht, wenigstens nicht im Aussprechen und wohl auch kaum im inneren Zugeständnis mir selbst gegenüber. Erst der formale Bruch mit Kirche und Orden brachte auch diese Tat. Was habe ich nicht unter dem Dogma von der Ewigkeit der Höllenstrafen gelitten und was leiden nicht Millionen darunter? Und doch gibt es in der gesamten Religionsgeschichte, die vor- und nichtchristliche einbegriffen, keine Lehre von solch brutaler Gottfriedigkeit wie sie, und zwar wegen ihrer christlichen Voraussetzungen. Der Christengott, wie die katholisch-ultramontane und zum Teil auch die orthodox-evangelische Dogmatik ihn schildert, wird durch die ewige Hölle zu einem so scheußlichen Wesen, dass der vernünftige Mensch sich mit Abscheu von diesem Gott abwenden muss. Gibt es einen solchen Gott, dann ist schlimmster Pessimismus und Gotteshass für uns, seine bedauernswerten Geschöpfe, das Einzige, und ich gestehe, von diesem Gott möchte ich auch seinen Himmel nicht. Es wäre ein Höllengott, schlimmer als der Höllenfürst selbst. Vergegenwärtige man sich doch die christliche Glaubenslehre von Gott und seiner Hölle und die Lehre von der zur Vermeidung der Hölle notwendigen göttlichen Gnade. Erstens, der allwissende, allgütige und allmächtige Gott hat, obwohl er voraussah, dass Millionen, ja Milliarden von Menschen der ewigen Höllenpein verfallen würden, dennoch das Menschengeschlecht ohne jede äußere oder innere Notwendigkeit geschaffen und hat so selbst in freier Tat die Bevölkerung der Hölle inauguriert. Zweitens, der allwissende, allgütige und allmächtige Gott wirkt bei Zeugung jedes einzelnen Menschen positiv mit durch Einschaffung der Seele in den Embryo, obwohl er voraussieht, dass Millionen der von ihm gleichfalls in freier Tat ins Dasein gerufenen Menschen ewig unglücklich werden in seiner Hölle. Er kann den einzelnen Zeugungsakt erfolglos bleiben lassen, indem er die Menschenseele nicht dabei schafft, aber er schafft sie mit dem Bewusstsein und der Kenntnis, diese an ihrem Erdendasein vollständig unschuldige Seele, die ungefragt nur durch mich Existenz erhält, wird ewig unselig, wird von dem durch mich hervorgerufenen und durch mich in Brand gehaltenen Höllenflammen ewig namenlos gepeinigt werden. Ich schaffe somit ein Wesen zu ewiger Qual. Aber er schafft es. Drittens, keine noch so große Anstrengung des Menschen kann von Gott die Gnade verdienen, den Versuchungen zur Sünde, die ihn unrettbar in die Hölle stürzen wird, zu widerstehen. Die wirksame Gnade, die ihn zur Überwindung der Sünde allein befähigt, ist ein absolut freies Geschenk des allwissenden und allgütigen Gottes, der es versagt, obwohl er in seiner Allwissenheit weiß, dies Versagen bedeutet für den Menschen ewige Hölle.